läuft. Also die, du hörst die Musik nicht, aber sie läuft. Herzlich willkommen zum Z-Geist, heute mit Naomi Fern, mit Eckhard Breitschuh. Hallo aus Hamburg. Und mit Manuel Clavel aus Neuseeland. Naomi, du zeigst Hallo. Bei meiner Aufnahme auf mich. Du musst ach scheiße, will ich hier zeigen? Genau, ja. Da ist Manuel, genau. Ja. Super. Ja, ja, so aus Christchurch, da bist du, ne? Ja. Genau, um bei mir 22 Uhr nachts. Ah, ja. Also das für ist die Leute, die keine Nachrichten schauen, das ist da, wo es mal geerdbebend hat. Kann man so sagen, genau, oder ja. Manuel? Ja, es hat mal geerdbeben. Also wir haben, glaube ich, im Januar unser 10.000. Nachbeben gefeiert. 10.000? Um Gottes Willen. 10.000. Dass da noch jemand mitzählt? So weit könnt ihr zählen, ich würde sagen. Aber du hast nicht ja mal schlecht gemeint, dass ja man relativ unruhig schläft, aber 10.000 beben, das heißt, jede Nacht bist du irgendwie auf dem Sprung? Ja, nein. Also das Problem ist tatsächlich, dass man sehr nervös wird, weil man nie weiß, wenn du feststellst, es fängt an zu wackeln, weißt du ja nie, wie stark es sein wird. Ja. Deswegen, Adrenalin schießt hoch, du bist bereit, um unter den Tisch zu hüpfen. Und dann meistens ist es nur so ein, ich habe so gemerkt, dass meine Kamera... Ja, und jetzt gefallen. Schon wieder eins! Also das Tollste, was ich euch anbieten kann, ist natürlich, wenn es jetzt live bebt hier bei uns. Ich wünsche es mir nicht, haben, aber... Ehrlich gesagt. Nein, das wollen wir gar nicht sehen. Aber so in etwas sieht es aus. Also es fängt tatsächlich an, einfach wackelt. Als ob so ein... Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr am Bahnhof steht und dann fährt so ein Lastzug vorbei, so ein richtig rumpelnder Zug? Ja. So in etwa ist das alles, ja, so ein Güterzug, genau, und alles wackelt einfach rund. Und dein Körper ist einfach darauf eingestellt, dass du so auf Bereitschaftsstellung bist und dementsprechend, wenn du am Schlafen bist und es fängt an zu wackeln, vor allem wenn man im Bett ist und liegt, dann fühlt es sich noch sehr, sehr viel stärker an, als wenn man steht. Und dann wackelt es plötzlich hin und her wie in so einem schlechten Massagebett. Und du weißt nicht, okay, muss ich jetzt im Pyjama irgendwie auf die Straße rennen in aller Eile oder nicht? Also du wartest, man wartet dann die ersten Sekunden, was noch passiert, oder springt man schon hoch? Ja, genau so. Also als, ich weiß noch, beim großen Beben am 22. Februar letztes Jahr, das war so das große zerstörerische Beben, da war ich im Büro, das war um, ich glaube, 1 mittags oder sowas, und da hat es angefangen zu wackeln und großteils alles Männer oder eigentlich alles, ja, Jungs, die dort arbeiten. Und unter Jungs wird ja nie so, man zeigt ja nie, dass man nervös ist. Und deswegen ist es so, hier wackelt es wieder und so, alles cool. Und dann fangen plötzlich die Wände an zu wackeln, als wären sie aus Pudding. Ach du Scheiße. Wow. Wie dieser coole Gesichtsausdruck, dieser alles okay, wird plötzlich zu reiner Panik und alle springen sie unter die Tische. Oh, Scheiße. Und, in welchem Stockwerk Arbeit habt ihr da gearbeitet? Wir waren im ersten und im dritten Stockwerk. Und war alles okay, wir sind alle rausgekommen und so weiter, aber leider Gottes war es ja nicht bei allen so. Also ein paar der Gebäude sind tatsächlich eingestürzt in der Innenstadt und gab Tote und Verletzte und so weiter und so fort. Mann. Ja, ist ein Erlebnis. Also kann man mal mitgemacht haben, muss man aber nicht. Das interessiert mich jetzt. Also der erste Reflex ist unter den Tisch springen. Und der zweite ist ja dann irgendwie komme ich hier raus oder lieber oder nicht. Du, es kommt immer drauf an, wann es dich erwischt. Also das allererste Erdbeben war am 4. September 2010 um 4:30 Uhr morgens. Das hatte kein Mensch erwartet hier in der Stadt, weil es ist zwar Erdbebengebiet, aber irgendwie nie so schlimm. Und also wir waren im Bett und dann kommt plötzlich... Mal die komplette Story, du liegst im Bett, du schläfst logischerweise und plötzlich kommt ein unglaublich lautes Geräusch. Das hört sich an, als ob eine Welle auf dich zukommt, und zwar eine unglaublich große Welle. Das Geräusch war zuerst, dann fangen die Tiere, die Hunde fangen an zu bellen und so weiter. Und dann haben wir gesehen, wie Funken vor dem Fenster waren, weil Generatoren sind in die Luft geflogen, Stromnetze sind in die Luft geflogen und so weiter. Und du fragst dich, okay, was zum Henker passiert hier? Kommt die Außerirdischen? Aliens, ja! Und dann kommt plötzlich das Gewackel und dann kommt so zu diesem Geräusch, das man eigentlich nur aus dem THX-Kino kennt, fängt es dann plötzlich an zu wackeln und dann, und ich versuche es mal nachzumachen, die Wände deines Hauses machen den hier. Schau. Wow. Alles wird zu Pudding. Und du sitzt im Bett, du kannst nicht laufen und natürlich das Adrenalin schießt hoch und du weißt nicht, was los ist. Und dann, dadurch, dass es mitten in der Nacht war und wir es nicht erwartet hatten, dann hörst du plötzlich, wie Sachen umfallen in der Gegend, wie irgendwas passiert mit deinem Haus und du weißt nicht was, laute Geräusche, alles mögliche fällt um, Glas und Möbel. Also in der Nacht ist ja pervers auch, du bist so völlig verwirrt wahrscheinlich, so, oder? Das, ja, aber das, ganz ehrlich, bei diesem ersten Erdbeben, das waren 7,1er auf der Richterskala, und es ist kein Mensch gestorben. Es ist, wow. es gab ein paar wenige Verletzte, es gab natürlich sehr, sehr viel Sachschaden, aber es war kein Mensch tot, weil es halt, alle waren zu Hause und haben geschlafen. Während eben beim Februarbeben vom letzten Jahr, da war es 1 Uhr mittags, die Leute waren beim Mittagessen in der Innenstadt, es war ein Dienstag, wenn ich mich richtig erinnere, und da gab es, ich glaube, 180 Tote oder wow. So. Ich habe die Nummer nicht im Kopf, aber auf jeden Fall eine ganz schöne Menge. Und das liegt an den höheren Häusern in der Innenstadt, oder? Nee, das lag, also die Innenstadt hier hat sehr, sehr viele von diesen alten Ziegelsteingebäuden. Ja. Die wurden vor 150, 200 Jahren gebaut und die haben das entsprechend nicht mitgemacht. Und dann natürlich das übliche Problem, dass es gab hier dann strenge so Gesetze, wie Gebäude gebaut werden müssen, dass erdbebensicher sein müssen und so weiter. Aber mit der Zeit sind die Leute natürlich ziemlich locker geworden und dann hat man hier gespart und da gespart und die Gebäude wurden nicht so gebaut, wie sie gebaut werden sollten und somit waren eine Menge der Gebäude, die tatsächlich eingestürzt sind, die neueren Gebäude. Fies. Und ja, so die Wohnhäuser sind wahrscheinlich, ich war noch nicht in Neuseeland, ich war mal in Australien, aber da ist ja eigentlich eher so Platz, ne? Und die Wohnhäuser sind nicht selten zweigeschossig oder dreigeschossig oder so, ne? Oder? Ja, also das Normale ist hier diese wirklich amerikanische Bauweise, also neuenglische Bauweise, sprich Holz und einstöckig, normalerweise kein Keller oder irgend sowas. Mhm. Dementsprechend ist es okay, aber was hier dazu kam, ist, dass Christchurch intelligenterweise auf einem Sumpf gebaut wurde. Die haben ja alles richtig. Ja. Super Erdbebengebiet, Sache, ja. Sumpfgebiet, was kann noch sein? Tornados hier bauen wir. Ja, ja gut, das Taifun, der ja. Taifun, keine Ahnung, was wurde hier noch, war Tsunami, was weiß ich was. Was dazu kam, ist ein Phänomen, das komplett neu war, das sie noch nicht kannten. Hier wurde dann so Wort des Jahres geprägt, Liquefaction. Liquefaction bedeutet das, wenn du eine Sandschicht in der Erde hast, die normalerweise Sand ist, wie Treibsand, die ist normalerweise fest, aber sobald die Erdbeben kommen und es anfängt zu rütteln, wird es eine Flüssigkeit. Genau. Und diese Flüssigkeit ist plötzlich überall rausgekommen. Mann, und oh Mann, das klingt echt wie so ein Katastrophenfilm, Manuel. Naja, ich muss aber echt gucken, dass mein Mund nicht die ganze Zeit offen ist, weil ich nicht staune. Also, Ich lache ja inzwischen darüber und man kann es erzählen und es ist irgendwie cool, weil wir es überlebt haben. Es ist nicht cool, versteht mich nicht falsch, aber es ist so eine tolle Abenteuergeschichte, die man erzählen kann. Aber es ist ein kompletter Ausnahmezustand. Die Stadt ist immer noch in Ruin. Die Innenstadt. Ich wollte gerade sagen, also wie sieht es denn da jetzt aus? Furchtbar, weil die Stadt hat sich sehr, sehr langsam bewegt. Also das Rathaus und all die Politiker, die entscheiden müssen, was gemacht werden müssen, haben eine Bürokratie ausgebackt, auf die Deutschen stolz sein können, um es mal so auszudrücken. Also hier wird alles doppelt und dreifach in Erwägung gezogen und machen wir das und bauen die Neuseeländer, die Deutschen. der Südhalbkugel. Also furchtbar. Und was dann passiert ist, extrem viele Gebäude sind abgerissen worden. Also von der Innenstadt stehen vielleicht noch 15% der Gebäude oder sowas. Wow. Und viele sind auch nicht aufgeräumt worden. Das heißt, man kann in die Innenstadt gehen, viel ist abgesperrt worden. Und teilweise liegen halt noch Ziegelsteine auf der Straße oder noch irgendwelche. Das heißt, es ist wie New Orleans oder was? Ja, so in etwa. Nur was was ein bisschen ärgerlich ist oder was dann alles ein bisschen doof aussehen lässt, ist, wenige Wochen nach dem Februar-Erdbeben hier ist ja dann Japan passiert, was ja nochmal eine sehr viel größere Katastrophe war, wodurch die Christchurch plötzlich doof dastanden, weil sie hatten eine Katastrophe mitgemacht und hier war absoluter Ausnahmezustand. Aber den Japanern ging es ja noch schlechter. Das heißt, man konnte sich plötzlich nicht mehr beschweren. Im Katastrophenranking gleich mal 30 Plätze gefallen. Ja, genau so. Ah, verdammt. Und die Japaner haben es aber geschafft, innerhalb von 3 Wochen oder 4 Wochen alles aufzuräumen. Da sah es danach aus, blitzblank und klar, alles zerstört und weg. Aber wenn es ja lustig ist, wenn man Japaner gerne die Deutschen draußen nennt. Die noch deutscheren Deutschen. Entschuldigung. Ja, so sieht's aus. Und dementsprechend, hier tut sich recht wenig. Und bei dem Tempo, in dem sie voranschreiten, wird Christchurch bis zu 20 Jahre brauchen, bis es sich tatsächlich erholt hat. Wow. Das ist in der Hoffnung, dass nicht nochmal was passiert, weil jedes Mal, wenn man denkt, dass es aufgehört hat, kommt dann nochmal was. Wir hatten unser letztes großes Beben, hatten wir am 23. Dezember. Das war so der letzte Arbeitstag. Kacke. Und alle schon so, es hat nicht gewackelt. Und man darf ja sowieso nicht drüber reden, weil wenn man das erwähnt, dass es lange nicht gewackelt hat, dann hat man es gleich gejinxt, wie man sagt. Und also wird es gleich nochmal. Und dann alles so, juhu, Weihnachtsferien bzw. Sommerferien hier. Und dann kommt nochmal am 23. dieses blöde Beben. Macht nochmal alle nervös. Ja. Mann. Ah, ja. So, was ist denn das für ein Geräusch? Hört ihr das auch die ganze Zeit? Ja, lebt Manuel an der Zugstation oder Nomi? Oder ist die Transkontinentalverbindung einfach, die so ein bisschen das rauscht? Das kann das sein. Das Signal, das durch das Weltall muss. Ja, was jetzt irgendwelche Ausländischen auffangen und sich fragen, was das soll. Wo sitzt du denn überhaupt, Nomi? Ich erkenne den Raum gar nicht. Ich sitze in Stockholm. Das sieht man noch an der schwedischen Tür im Hintergrund, Mann. Genau. Da hier, Sommer. Sorry, mein Billy. Jedes Zimmer hat hier 3 Türen, wie ihr sehen könnt. Aber nur eine geht, oder was? Das ist eine sehr offene Gesellschaft. Hinter 2 ist ein Tiger. Ja. Da steht man nachts verwirrt auf dem Geofsklo. 1, 2 oder 3. Ja, super. Gut. Und das heißt, bei euch ist ja jetzt Herbst, ne? Genau, bei uns ist jetzt, wir haben jetzt 5 Grad gerade. Haben wir auch heute in Hamburg. Ich wollte gerade sagen, hier ist 10. Hier scheint die Sonne. Natürlich. Verdammt. Im Süden. Ich würde ja meine Kamera nochmal bewegen, aber nachdem ich sie vorhin mit meiner Erdbebensimulation schon vom Monitor gehauen habe. Außerdem sieht man eh nichts, es ist einfach stockdunkel. Aber wie ist es bei euch mit Jahreszeiten? Also wie kalt wird es in dem Winter? Habt ihr welche? Ja. Christchurch hat ein unglaublich gemäßigtes Klima, ist sehr, sehr, ja, so wie Stuttgart in etwa, nur ein bisschen gemäßigter. Sprich, im Sommer wird es nicht wirklich wärmer als 25 Grad und im Winter wird selten kälter als 0 Grad. Der letzte Winter war sehr besonders, so im Juli herum. weil es gab zum ersten Mal seit sehr, sehr vielen Jahren Schnee. Und das hatte ich gelesen, stimmt. Ja, genau. Und die Christchurchers sind es nicht gewohnt, dass es schneit. Hier hat es keine Schneeketten, hier hat es keine Winterreifen. Und dann kam so eine Schneeschicht runter, so 5 Zentimeter oder sowas. Und hier war überall schneefrei. Die Geschäfte waren zu. Alle sind so aus. Ich kann nicht auf Haus. Verdammt, die Natur schlägt zurück. 5 Zentimeter Schnee. Es war wirklich, wirklich. Da muss ich aber sagen, da hilft auch, wenn öfter Schnee ist, nichts. Also hier in Stockholm war es zwischenrein schneefrei und dann hat es nochmal 5 Zentimeter geschneit und der komplette öffentliche Nahverkehr ist zusammengebrochen. Ah, okay, also die rechnen also auch nicht damit, dass es im Winter schneit. Ich dachte immer, es wäre in Deutschland so. Ich bin überrascht. Die Schäfchen. Aber ich muss, das ist ja auch. Ja, ich fand auch jetzt, also bei hier in Deutschland, der Winter, der gerade vorbei ist, da wurde ja auch wieder von Schneechaos und sowas getönt und irgendwie dachte ich ja, aber hatten wir doch alles schon irgendwie vorletztes Jahr und davor und irgendwie, aber jedes Mal von neuem, ach Gott, es schneit. Ja. Es schneit im Winter. Komisch. So, Jungs und Mädel, ich muss leider aussteigen. Ja, Junge, erzähl nicht bald wieder. Über Neuseeland. Ich möchte das alles hören, obwohl ich kann mir ja dann den Podcast angucken. Soll ich einfach laufen lassen oder soll ich rausgehen, Sascha? Kannst du auch laufen lassen. Ja, dann lass ich einfach laufen. Dann haben wir ein Versprechen, dass du wiederkommst. Bin eventuell so schnell wie möglich wieder da. Ja. Yay! Bis gleich. Was wollte ich sagen? Ja, aber das ist ja auch, manchmal kommt es ja auch in Europa, also in Portugal und Spanien gibt es ja mal Schnee. Ist immer ganz geil, ja, wenn dann klar. Die Tagesschau läuft und du siehst dann irgend so eine Wellblechhütte mit drei Hölzern drumrum. Da kommt jemand raus und denkst so, was ist hier los? Ja, es ist für uns war es halt unglaublich lustig, weil ich meine, ihr hattet jetzt in Deutschland, dieser Winter war anscheinend sehr, sehr kalt im Januar, Februar rum. Und als wir dort waren, der letzte Winter, wo wir dort waren, 2008 oder so, da war minus 20 Grad oder irgend so ein Quatsch. Und dann hier hast du minus 2 Grad und ein paar Zentimeter Schnee und die Leute flippen aus, die bauen Schneemänner wie die Verrückten und überall Iglus und es ist wirklich so. Super. Das war sehr, sehr lustig mit anzuschauen. Oh. Was, im Hintergrund wird er gerufen? Ah, wahrscheinlich Kinder bei Eckart. Stimmt, ja. Sorry, was muss ich, Nomi? Ja, du musst jetzt leider die ganze Stunde lang von Neuseeland. Genau, wir erzählen. Werden dich jetzt halt langsam ausquetschen, wie so eine Zitronenlimette. Nee, aber wachsen da Zitronen? Wir haben einen Zitronenbaum vorm Haus. Ich hasse dich. Meine Mama in Portugal auch. Ja. Du weißt, dass du seit länger als zwei Jahren, noch bevor wir gegangen sind, warst du willkommen. Von daher, ich weiß. Ich kann dir nicht viel von der Stadt zeigen. Oh, bist du gemein. Ja, oh nein. Ja, ich wette, nee, also ihr habt jetzt da einen Korb an Witzen, das will keiner, also. Es gab wirklich, also die Leute haben es recht gut hingenommen dann mit der Zeit. Und dann gab es auf Facebook, gab es Gruppen, du weißt, wenn du in Christchurch wohnst, wenn bla bla bla, wenn du weißt, was Liquefaction heißt zum Beispiel. Okay. Und das auch gelernt. Und dann gab es auch T-Shirts mit wo die seismografischen, diese Kurven drauf sind und so weiter. Und also nicht ganz, ich war beim Erdbeben dabei, aber es war auch viel gegenseitiges Mut machen. Ja, möchte ich wetten. Aber es ist doch schon ernst. Es ist immer noch ernst. Also soweit ich weiß, hast du ja in so einem in einer Firma, in einer kleinen Computerspielfirma gearbeitet, oder? Stimmt das? Genau. Erzähl mal ein bisschen was drüber. Ich kann ja mal größer aus und ein bisschen über Neuseeland so erzählen, weil das ja eigentlich immer so ein mystisches Land mit Hobbits und Elfen ist. Hippies. Also Neuseeland? Ah, ich weiß es nicht. Hippies nicht so sehr. Das kommt, glaube ich, eher von den Schafen und dieser Backpacker-Kultur. Aber es sind Neuseeländer selbst, wenn ich sie jetzt mal über einen Kamm scheren müsste, würde ich sagen, sind sehr, sehr traditionell. Also sind sehr, ja, nicht ganz schwäbisch, aber es kommt schon so in den Bereich. Also da, wo die Australier extrem relaxed sind und extrem laid back und alles locker, alles cool. Die Neuseeländer sind traditionell manchmal einen Stock im Arsch und so. sie können sehr weltoffen sein, weil sie sind es gewohnt, dass die Leute aus aller Welt herkommen, aber sie sind halt doch Neuseeländer und sie sind am Ende der Welt und sie sind sich dessen ziemlich bewusst. Also eher am Arsch der Welt. Oder? Ich wollte es nicht so ausdrücken, okay, aber ja, im Grunde schon. Sehr schöner Arsch, muss man sagen. Zumindest kommt es mir so vor von außen. Das mal dazu, wenn jeder mal die Gelegenheit hat, nach Neuseeland zu kommen, für 3 Wochen sollten es mindestens sein, weil der Flug ist ein Albtraum hierher. Es lohnt sich. Die Landschaften sind unglaublich. Wenn man es mag, dieses ganze Rumreisen, Backpacker, Wandern, Trampen, Fahrradfahren und so weiter, es gibt wahrscheinlich keinen schöneren Ort. Die Landschaften sind hier unglaublich. Man kommt sich teilweise vor wie im Herr der Ringe. Und es hat alles. Es hat von höchsten Bergen, Strände, Sümpfe. Es hat Farn-Urwälder, wie man es ja nicht erwartet, mit Keas und Kiwis und den wildesten Viechern und so weiter. Unglaubliches Zeug, wunderschön. Aber so zum hier leben ist es dann doch recht schwer, weil man muss sich vor Augen halten, Neuseeland hat gerade mal 4 Millionen Einwohner. Da hat Berlin doppelt mehr? So viele, wenn man die Umkreise mitrechnet. Hamburg hat mehr Leute, wird mit einem Hamburger Kreis drumherum. Also 4 Millionen Leute, 1 Million davon sind in Auckland, das ist die nördlichste Stadt, 500.000 sind in Wellington, der Hauptstadt, und 500.000 waren früher zumindest mal in Christchurch, bevor sie alle geflohen sind. Und der Rest ist so verstreut über die beiden Inseln. Und das macht es ja auch nochmal schwer. Es sind 2 Inseln, das heißt, man kann nicht einfach so rumreisen, wie man Lust hat. Fährt da eine Fähre zwischen, oder? Es hat eine Fähre. Es hat eine Autobahn für beide Inseln. Wie lang weißt du, es hat eine Autobahn ist? Also Neuseeland von der geografischen Länge ist ungefähr so hoch wie Deutschland. Okay. Also vom nördlichsten Teil zum südlichsten Teil ist ungefähr so lang wie Deutschland. Mhm. Der südlichste Teil ist so nah, wie man an den Südpol überhaupt kommen kann. Also man ist fast am Südpol. Da hat es auch Pinguine. Das waren die, genau. Ja, und im Norden ist es... Hast schon, du die gesehen? Ich habe noch keine Pinguine gesehen, nein. Ich habe Keas gesehen, die sind cool. Cool. Das sind diese grünen Papagei mit dem okay. Dem gebogenen Schnabel. Alles aus dem Handel. Hallo. ja. Und wo waren wir? Achso, ja genau, 4 Millionen Einwohner. Nur 2,5 größere Städte jetzt. Das heißt, Jobs finden ist unglaublich schwer hier in Neuseeland. Vor allem in der kreativen Branche. Es hat logischerweise Veta. Es hat den Veta Workshop, das sind die Herr der Ringe gemacht haben und Narnia und all die Filme, und es hat Veta Digital, die Avatar und Tim und Struppi und so weiter gemacht haben. Aber das ist eine Firma, die eine der Top-Firmen weltweit ist. Mhm. Und das ist es dann auch. Und das macht es dann sehr schwer. Und ich hatte halt das Glück, als ich herkam, um mal wieder darauf zurückzukommen, dass ausgerechnet in Christchurch eine der 2 Videospielfirmen ist hier in Neuseeland. Und habe mich dann vorgestellt und die waren dann auch ziemlich happy und haben mich genommen. Und da war ich jetzt auch bis vor kurzem. Und das war auch recht cool. Das Problem daran ist natürlich auch, jede Firma, die in Neuseeland ist, ist in Neuseeland. Hört sich fies an, aber es ist komplett anders, wenn man in Europa ist, weil man hat einfach eine Connection, man hat diese ganzen Länder um sich herum. USA, Kanada sowieso. Neuseeland ist am Arsch der Welt. Und kleine aufstrebende Firma, die aus 2 Firmen besteht. Die eine machen Videospiele für Nintendo Wii und PlayStation und so weiter, da war ich dann. Hm. Und die anderen machen so Facebook-Spiele und Flash-Spiele und das ganze. Also gibt es da so ein paar bekanntere Spiele, die man so kennt, was sie gemacht haben? Nicht wirklich, es ist ein sehr großer Markt es wäre jetzt etwas übertrieben zu behaupten, dass das jemand kennt. Also bei meiner Firma Stickman heißt die, Stickman Studios, also Strichmännchen. Süß. Da kamen mehrere Spiele raus, die man auch für PC kriegen kann und für die PlayStation und für das Nintendo Wii, großes Ding. Und wir haben jetzt an einem Projekt gearbeitet, aber da kann ich jetzt leider nichts zu erzählen. Ja, okay, natürlich, klar. Weil es noch in Entwicklung ist. Ja. Das ist sehr, sehr cool, ist so ein Fantasy-Buch-Ding und so, das sollte sehr cool sein. Aber eine Frage noch, weil du es gerade eben von der Natur hast, also man weiß ja von Australien, dass es die giftigste Fauna und Flora hat, ist das in Neuseeland genauso? nee, Neuseeland hat gar nichts. Das gefährlichste Tier hier ist die Sandfly. Die Sandfly ist nicht wirklich ein Moskito, sondern ist eher wie eine Bremse oder sowas. Und die sind halt unglaublich unangenehm. Die sind meistens am Gewässer und am Strand und so weiter, und wenn die halt stechen, dann das tut richtig weh. Das schwillt an und tut richtig weh, aber das ist so das gefährlichste Tier, das du hast. Ja, immerhin. Ja, und dann hat es noch verschiedene Spinnen oder irgendein Gruscht, aber nichts. Verglichen mit Australien ist das hier gar nichts. Ja, und gibt es so viele von den Sandflies, dass sie einen Tag am Strand verderben, oder ist okay? Ja, absolut. Hier muss man sich, also wenn man hier zum Beispiel an den Strand geht oder auch zelten will, zum Beispiel draußen irgendwo, wo es Tümpel oder Gewässer oder ein Flüsschen oder sonst was gibt, muss man sich immer einreiben mit dem giftigsten Anti-Mückenzeug überhaupt. Das heißt, deine Haut verwelkt, aber du bist sicher. Ja, genau. Zombie. Meine Lieblingsmarke ist der Bushman. Einfach, weil sich das so, überleben so, nur Eingeborene. So abenteuerlich anhört. Aber nee, die Viecher sind wirklich, und das berichtet so ziemlich jeder Tourist, der herkommt. Also wenn dich hier auch normale Moskitos stechen, das kann auf Golfballgröße anschwellen. Die Moskitos sind hier so anders gepolt, also die haben andere Erreger oder was weiß ich, wie das funktioniert. Aber die dich stechen, das löst halt eine richtig üble allergische Reaktion aus. Und wenn du dann so halt mal ein paar Stiche hast an den Waden oder so, ja. Herr Dinter. Dann kriegt man da so Hühnereier oder was? Oder mehrere und es kann richtig böse werden. Ja, ich begrüße Stefan Linter, der kurz reinschaut. Ja, aber irgendwie, jetzt ist er doppelt. Oh, doppelt. Er hat das Feeling mitgebracht. Keine Ahnung. Und ich glaube, der kriegt immer nur ein Standbild und wird dann wieder raus. Ja, seine Kamera friert ein oder irgendwas. Das ist die Augen des Stefan. Fühle mich etwas beobachtet. Also Stefan, falls du uns hörst, wir sehen nur ein Bild. Er kommt bestimmt noch. Vielleicht hätten wir Ecker doch rausschmeißen sollen. Vielleicht wäre krass, wenn er jetzt nicht mehr auftaucht. Ich schicke meine Standbilder. So, jetzt wieder. Jetzt? Ja, jetzt bewegt er sich noch. Jetzt bewegt sich was. Sprich sag mal, was? Stefan. Nee, jetzt ist er wieder eingefroren. Nee, schon wieder eingefroren. Verdammt. Das geht jetzt noch eine Weile. Ja, gut, dann lass dich nicht aufhalten. Stefan wird sich melden, wenn er da ist. Wenn er denn da ist. Ich auch. Ja, und mit Veta hattest du da auch Kontakt? Oder hat man wahrscheinlich automatisch irgendwie, oder? Wenn man da so in dem Bereich arbeitet? Es ist tatsächlich so. Also, ich meine, wenn man davon absieht, dass es so eine globale Firma ist, die halt Hollywood-Filme macht und so weiter, sind das ja auch alles coole Leute, die da arbeiten und einfach Spaß haben und sind alles sehr offen. Also eins kann man den Asylinern nicht vorwerfen, sie sind nicht so verschlossen, sie sind recht offen und sie können sehr freundlich sein. Also doch nicht so deutsch. Ja, nicht ganz so. es ist schwer, Leute wirklich gut kennenzulernen, aber grundsätzlich sind sie offen. Und gerade wenn man was miteinander zu tun hat, so eben kreative Branche oder sowas, dann ist es so, wo kommst du her und überhaupt und was machst du und sowieso. Und ja, wir hatten geschäftlich und auch privat mit Veta Kontakten. Ich habe da verschiedene Leute kennengelernt. Und ja, sind super. Ich meine, wenn ich euch sage, ich darf euch von meinem oder von unserem Spiel nichts erzählen, weil es noch in Entwicklung ist, dann ist es so, ach ja, um Gottes Willen. Aber die von Veta kommen halt an und sagen, ja, bei uns wird gerade der Hobbit gedreht, aber ich darf dir nichts davon erzählen. Ich weiß nicht, wie die damit leben. Wir dürfen nicht aufs Wetter reden. Ja, genau. Das Schlimmste, du an den coolsten Sachen zu arbeiten und darfst in der Regel nie drüber sprechen und kannst vielleicht 2 Jahre später mal dein Concept-Artwork davon zeigen oder so. Genau, später mal darfst du, also ich hatte ein sehr lustiges Treffen mit einem Art-Director von Veta, hab mich auf einen Kaffee mit ihm getroffen und er meint, ja, ich darf dir nichts erzählen. Und ich, ja, okay, ich verstehe es. Und dann meinte er, ja, okay, aber ich zeig dir ein Foto. Und ich bin schon wie so ein Kleinkind rumgehüpft. Und so, ein Foto? So ein Hobbit. Und dann hat er... und dann zeigt er mir auf seinem Telefon, zeigt er mir ein Bild von einem Mülleimer, wo die benutzten Silikon-Elfenohren reingeschmissen werden. Und meint, das habe ich heimlich genommen. Ausgeschmuggelt unter Lebensgefahr. Ja, also es ist schon lustig, weil gerade wenn man sich auf Kaffee trifft und man möchte über irgendwas reden, so wie wir uns unterhalten, über Filme oder so, dann... Also nicht über die Arbeit zumindest. So. Genau. Und das ist dann... Aber gut, so ist es halt. Und deswegen, es ist auch sehr, sehr schwer, dort irgendwie Touren zu bekommen. So kann sein, dass ich dort mal vorbeigehe demnächst und mir was angucke. Was sehr cool ist, nochmal so ein... Wenn man den Hobbit mag, wenn man Herr der Ringe mag, Hobbingen, also wo die, you know, wo die Hobbit-Sachen gedreht wurden, das ist jetzt tatsächlich gebaut worden, als Herr der Ringe gefilmt wurde. Ja, als Herr der Ringe gefilmt wurde, war das tatsächlich nur ein Set. Das ist bei irgendeinem Farmer, der sich inzwischen dumm und dämlich verdient hat, weil die ganzen Kugeln vorbeikommen. Aber auf dem seiner Wiese haben die im Grunde Hoppingen hingebaut. Und danach wurde das aber wieder abgerissen, weil das war halt nur Set. Jetzt für den Hobbit wurden die Hobbit-Häuser aber tatsächlich hingebaut. Die sind fest, die existieren und die sind auch stehen gelassen worden. Wie geil ist also das denn? Ja, das ist total cool. Wenn man jetzt nach Neuseeland kommt, dann muss man zwar diesem Bauern wahrscheinlich eine Niere verkaufen oder so, um noch einzutreffen. Aber ich weiß nicht, wie viel es kostet, keine Ahnung. Ja, ist das nicht der größte Nierenhandel der Welt? Hobbing? Der neue Exportschlager nach Schafen. Oder ein Schaf, genau. Ich hatte ja mehr Schafe als Leute. Sag mal kurz eine technische Frage an Sascha. Wie lang ist denn jetzt der Podcast? Sollen wir einfach einen neuen anfangen, damit Stefan auch mit reinkommen kann? 30 Minuten. Also ich finde es besser, wenn wir jetzt noch das durchhalten. Aber so 20 Minuten oder so. Er probiert es fleißig weiter. Ah, okay, er soll einfach. Jetzt vielleicht, Stefan? Jetzt? Ja, die Tasse in der Hand. Hallo. Jetzt. Ja, super. Endlich. Funktioniert. Ich muss gerade eben waren wir noch in Erwägung ziehen, ob wir nicht aufhören, nur um dich reinzulassen. Das ist schwierig. Ich sitze in Neuseeland, bis meine Daten hier sind. Das dauert. So, du hattest vorher deine bewegungslosen Zwillinge geschickt. Ich war da Hammer. Und zwar zwei. Und sind wieder gegangen. Ich habe auf einem anderen Computer gestartet und irgendwie funktioniert die Software noch nicht. Hey, Manuel! Gut, dich zu sehen. Hey, Stefan, Hensi, ich drück dich. Hat sich dein Termin gestört? Macht weiter. Ich höre mal zu, wo ihr seid. Ja. Manuel erzählt uns natürlich gerade. Und das heißt, die von Veta, die rekrutieren einfach außen Staaten und lassen sie sich dann rüberschippen oder was? Oder? Weil man darf ja nur bei Veta arbeiten, wenn man in Neuseeland wohnt oder irgendwie ist. Ja, das ist das Ding. Also Veta versucht grundsätzlich Leute innerhalb von Neuseeland anzuheuern. Das ist da recht cool, weil man muss sagen, gerade bei so einem kleinen Land, wenn man so eine wichtige Firma hat, ist es natürlich schön, wenn die sagen, nee, wir nehmen schon hier die lokale Bevölkerung auf und so. Sprich, wenn man bei Veta rein möchte, ist man entweder unglaublich gut und kennt am besten noch jemand, wenn man im Ausland ist, oder man ist hier in Neuseeland und hat ein gültiges Arbeitsvisum. Und dann ist man noch zusätzlich unglaublich gut und kennt am besten noch jemand. Das hilft ja grundsätzlich. Ja, und die machen halt auch Fluktuationen durch, so wie alle in der kreativen Branche. Sprich, wenn sie einen Film drehen, heuern sie plötzlich hunderte von Leuten an und die kommen dann rein und jetzt, der Hobbit wird demnächst komplett zu Ende gedreht und dann werden halt mal hunderte von Leuten entlassen und dann müssen die schauen, wo die hinkommen. Ja gut, und ist ja relativ normal, diese Fluktuation. Man muss halt schauen, ob man wirklich Lust drauf hat oder nicht. Plus, was bei Veta ja auch dazu kommt, ist nicht anders als bei anderen großen Filmen und Special Effects Firmen und so weiter. Es ist ein echter Knochenjob. Also da, wenn du von Veta angeheuert wirst für irgendeinen Film, für irgendein Projekt, dann deine Familien verabschiedest. Siehst du kein Tageslicht. Monate, weil, ja, da die Leute schlafen. Ja, aber andererseits nur 4 Monate. Ich meine, das ist ja... Also als Herr der Ringe gedreht wurde, okay, das war jetzt natürlich, waren 3 Filme und ein langes Projekt und so weiter, aber es ging wie lang? 4 Jahre oder sowas. Kann das schon lang sein? Okay, aber das heißt, wenn du mit dem Art Director Kaffee trinken gehst, dann kennst du da jetzt auch jemand. Ja, kenne ich. Die Frage ist, bin ich gut genug? Brauchen die überhaupt jemanden? Brauchen die den Hansel, der den Kaffee kocht? Aber immer mal wieder. Also ich meine, wie du sagtest, da kommt ja immer mal wieder was. So. Ja. Ich denke, dass wenn Filme in die letzten 4 Monate gehen, wird sowieso jeder gebraucht, der atmen kann, oder? Bei Special Effects Sachen. Also da wird doch noch der Schafhirte geholt aus der Nordinsel. Also das stelle ich mir so vor. Nein, es ist lustigerweise ist es tatsächlich so, dass also bei Herr der Ringe haben wir das noch, oder habe ich das als großer Fan nicht so mitbekommen, aber als jetzt der Hobbit gedreht wurde, ist es natürlich in den lokalen Nachrichten, dass, ach, der Bauer, bla bla bla, der hatte doch ein preisgekröntes Schaf und das kommt jetzt im Hobbit vor. Die hatten ja hier auch diese Mega-Castings, wo besonders kleine Leute und besonders große Leute gesucht wurden und so. Das war halt, die wurden überrannt, da kamen Hunderte und Tausende von Leuten an. Wow. Und in der Suchanzeige war, ja, möglichst aus Wellington und Umgebung, und dann fahren die Leute hunderte von Kilometern an und nein, kein Problem, ich zelt bei meinem Kumpel. Das passt schon und so. Und ja, ist natürlich eine Riesen- Halt sonst nichts los. Ich meine, was ja, machst du denn Gottes. So in Christchurch oder so? Oder wie ist es denn? Kann man da was losmachen? Also, wie sieht's aus? Also Christchurch ist wirklich eine schlechte Frage, weil hier geht ja gar nichts mehr. Wir haben ja nicht mal die Innenstadt. grundsätzlich, also um's ein bisschen böse auszudrücken, Hobby Nummer 1 der Neuseeländer ist sich besaufen. Komplett betrinken, jedes Wochenende. Ich dachte, das sind die Finnen. Es sind Schweden auch die Engländer auch. Und die Dänen. Ja, also, ich will nichts gesagt haben. Das sind hier sehr englische Verhältnisse, da wird im Pub gegangen und dann wird trinken sich die Leute grundsätzlich mal zu. Macht der Pub auch schon um 11 zu? Nee. sie machen schon teilweise recht früh zu. Aber prügeln so die sich dann auch? So. Und, oh ja, und wie? Echt? So Schande. Ist so überall auf der Welt gleich, oder? Da, wo nichts los ist, wird gesoffen und sich geprügelt. Und Autos geschont ja, eigentlich noch. Hier hat es sogenannte Boy Racer. Fast and Furious Christchurch Edition. Ich meine, das sind die Sachen, die man eben nicht erfährt von Neuseeland, wenn man so als Touri hierher kommt oder so. Am Anfang, wenn man drüber liest, oh, die Landschaften sind so schön. Ja, aber die Mordrate ist hier unglaublich hoch. Die Kriminalrate ist sehr, sehr hoch. Und ja, in Christchurch, hier werden Prostituierte umgebracht und es hat eben diese Wettrennen auf der Straße und also wirklich mit diesen Rennwegen, mit Nitro und Vin Diesel und The Rock, keine Ahnung. Also, dieser ganze Platz. Ja, und das sind dann halt nicht so tolle Sachen. Hier wird drüber gewitzelt, dass es gibt hier kein Haus, in das noch nicht eingebrochen worden ist. Es ist vollkommen normal, dass hier ein Haus eingebrochen wird, weil was natürlich kein Spaß ist. Das ist das, was man macht, wenn man noch... Bitte? Sorry? Einer nach dem anderen. Nomi wollte wissen, ob bei dir schon eingebrochen worden ist. Nein, zum Glück nicht. Und ich hoffe, das passiert auch nicht. Warum muss ich das aufbringen? Weil ich jinx es doch. Nein! Holzklopfer! Wahrscheinlich ist nicht in das Haus, bevor du da eingezogen bist, schon 10-mal eingebrochen worden. Und statistisch gesehen bist du jetzt ja, frei. Das sind zwei Jahre, hoffentlich, 4, 5, 10 Jahre Zeit. Nee, ich wollte wissen, ob man in Häuser einbricht, nachdem man im Pub war und sich geprügelt hat. Also ist das so eine Freizeitbeschäftigung, oder? Zu dem man dann mit dem Auto fährt. Genau, sehr schnell. Was die letzten Wochen gerade in ist, dass Jugendliche sich zusammentun und Häuser abfackeln. Was? Häuser abfackeln? Ja, aber so kaputte Häuser, die... Oder damit hat es angefangen, bis vor kurzem Wohnhäuser... Bis vor kurzem der erste gestorben ist, weil er im Haus war. Was ist denn da bei euch los? Sag mal. Die Leute sind langweilig. Da ist jetzt Mad Max bei euch, oder? Ja, weil du musst dir vor Augen halten, der komplette östliche Bereich der Stadt, also die östlichen Viertel, sind evakuiert worden. Weil die sind nicht mehr, da kann man nicht mehr leben. Die Häuser sind großteils zerstört und das Gelände ist einfach nicht mehr sicher. Es fahren keine Busse hin, es hat keine Supermärkte und so weiter. Die sind offiziell von der Stadt evakuiert und dort darf kein Mensch mehr leben. Aber im Endeffekt bedeutet das, dass natürlich Tausende von Häusern leer stehen. Mhm. Das heißt, die ganzen Straßenbanden gehen dorthin, brechen ein, rauben aus, zerstören, wie sie gerade Lust haben. Und jetzt haben sie angefangen, die Häuser zu fackeln. Und super Idee, Mann! Ja, es ist alles nicht so lustig. Ja, das musst du jetzt mal, Nomi, bitteschön bei euch in Mitte plakatieren, ja? Also, Autos abfackeln, ja? Das kann ja jeder. Los, ne? Angepisst von den Christchurchern, ey. Ja, und Christchurch, also du Muschi. Und ansonsten in Neuseeland, was stimmt ist, die Neuseeländer sind allgemein sehr, sehr aktiv. Also hier wird sehr viel Sport gemacht, hier wird sehr viel gebiked und getrampt und gezeltet und so weiter. Beinhaltet natürlich alles, sich zu... Ja, aber dann wird dein Zelt ausgeraubt und angezündet. Das geht dann nicht. Ja, vermutlich. Wenn du es nicht schon selber machst, weil du so betrunken bist, ich weiß. Aber die joggen nicht, die rennen vor Leuten weg, die ihr Haus anziehen. Und klettern die Wand hoch. Ich habe gelesen, dass die Comic-Convention, die in Christchurch stattfindet, auch Armageddon heißt. Also tatsächlich. Ja, der heißt tatsächlich Armageddon. Ja. Okay, gut, dann ergibt sich das ja. Ist wirklich eine australische, die findet in Australien und in Neuseeland statt. Okay. Findet natürlich zuerst in Australien statt, die kriegen all die coolen Gäste. Dann findet sie in Auckland statt, was ja hier die größte Stadt ist. Da kommen so noch die guten Gäste hin, die gerade Lust haben. Und dann findet Wellington statt und dann findet Christchurch statt. Und Christchurch ist dann so, ja, wir haben Crewman Nummer 15 von der Original Enterprise Serie. Und er lebt noch. Der Einzige, der hierher kam die letzten Jahre regelmäßig, war Steve Bloom, der Synchronsprecher, wo sich dann immer alle freuen. Und letztes Jahr war Michael Winslow da und dann war es so, Mensch, der Typ aus Police Academy, der mit dieser lustigen Geräusche macht. Ja, man freut sich halt, worüber man kann. Kommen da nicht die ganzen Leute, die sowieso da gerade drehen, wegen Hobbit oder Xena? Oder also Xena wird ja nicht mehr gedreht. Aber ich wollte gerade sagen, ihr habt doch welche da. Ja. Es hat, man hat immer das Gefühl, dass Neuseeländer, die es erstmal nach Hollywood geschafft haben, sich nicht wirklich trauen zuzugeben, dass sie Neuseeländer sind. Russell Crowe zum Beispiel ist Neuseeländer, soweit ich weiß, aber er behauptet gerne, er sei Australier. Okay. Das erklärt einiges. Hier in Europa sieht man das ja nicht so eng. Australien. In Wirklichkeit kommt er aus Tasmanien. Ja. Aber das ist die Tatsache, dass er mit Sachen nach Leuten schmeißt, hätte ein Tipp sein können, nach dem, was wir jetzt haben. Stimmt, ja. Und ich glaube, er trinkt auch gerne. Ja, und ansonsten, also Lucy Lawless, Xena, ist tatsächlich Neuseeländerin und die hängt ja auch immer wieder ab. Echt? Die ist Neuseeländerin, okay. Lucy Lawless ist doch die Tochter von Blackie Lawless, oder? Ist er dann auch Neuseeländer? Ich gehe davon aus, wenn sie Neuseeländerin ist. Okay. Ja, muss man recherchieren, weil Blackie Lawless ist der Frontmann von Wasp. Okay. Ja, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, Russell Crowe ist tatsächlich aus Wellington. Dann guck mal nach Lucy Lawless, ob das wirklich die Tochter von Blackie ist. Dings, ich komme natürlich nicht auf den Namen. Sam Jurassic Park Event Horizon. Sam Neill. Neill. Auch Neuseeländer. Okay. Der ist ein sehr guter Schauspieler. Ja. Er ist ein sehr guter Schauspieler, ja. Aber er gibt nicht zu, dass er Neuseeländer ist. Aber er kommt tatsächlich immer mal wieder vorbei. Aber wahrscheinlich kommt er das nicht ganz öffentlich. Ja, aber es scheint nicht so ein Ding zu sein. Also ein Freund von mir, der ist halber Isländer und die haben auch ein Riesenproblem mit Björk irgendwie. So, die Isländer und Björk. Also das kann ich glaube ich verstehen. Ein Ding vielleicht auch. Wenn du es mal geschafft hast in die Welt, wird schwierig. Ich wusste gar nicht, dass ich Isländer bin. Aber was ja auch noch ist, ein sehr, sehr interessantes Ding und auch ein Begriff, den ich noch nie gehört hatte, die Neuseeländer haben so ein Ding namens Small Puppy Syndrome. Also kleine kleines Hundesyndrom. Oder auch der Big Puppy Syndrome. Im Endeffekt bedeutet es, Neuseeländer haben gerne das Gefühl, allgemein, auch in der Arbeitswelt, dass sie alle gleich sind. Mhm. Hier wird grundsätzlich auf Vornamensbasis geredet, also selbst mit dem Boss, selbst mit Leuten, die man trifft, egal welches Alter und so weiter. Und bei der Arbeit war es für mich anfangs sehr, sehr schwer, weil ich natürlich aus Deutschland eine gewisse Hierarchie gewöhnt bin. Und als ich hier reinkam, war ich dann so, stand ich bereit und was soll ich tun? wir setzen uns erstmal alle zusammen und dann reden wir hierüber und so weiter. Total coole Sache, bis du feststellst, dass es absolut nicht funktioniert, weil man wir brauchen einen Führer. nicht ganz so schlimm, aber es war es war schon schwer am Anfang. Und vor allem, es ist unorganisiert, weil wenn jeder immer gleichberechtigt ist und so weiter, dann muss man in der Gruppe arbeiten, das klappt halt einfach nicht immer so gut. Also so ein bisschen wie die Schweden. Dunkle Seite der Gleichberechtigung. Aber das ist vielleicht auch das Problem mit der Zerstörung so. Ihr sollt nicht die Häuser anzünden. Wir finden aber schon. Na gut, okay. Lass uns mal drüber reden. If that's your thing. Da darf ich gar, Small Puppy Syndrome, nur um das zu Ende zu erzählen. Small Puppy Syndrome bedeutet im Endeffekt, dass sobald jemand aus der Masse hervorsticht, irgendwie zu viel Geld verdient, zu populär wird, dann wird er plötzlich unbeliebt, dann mögen ihn die Leute nicht mehr. Weil also Kim Schmidt war jetzt nicht so der Bringer auf der Insel, oder? Kim.com, ich weiß gar nicht, von wann du redest. Kim Schmidt, was soll das denn sein? Kim.com. Nee, das, den Leuten ist es hier ziemlich egal, was hier alle eher erzürnt ist. Das ist. Es ist eigentlich recht schwer, ein neuseeländisches Visum zu bekommen. Und der Typ kam halt an und hat für 10 Millionen Staatsanleihen gekauft und plötzlich war es vollkommen in Ordnung, dass er neuseeländische Staatsbürgerschaft bekommt. Okay. Das ist aber dieser Zusammenhang ist rein zufällig passiert, natürlich. Nein, das hat damit gar nichts zu tun und so weiter. Auf jeden Fall Small Puppy Syndrome. Und wenn dann so Schauspieler sind, die nach Hollywood gehen, die trauen sich dann vielleicht nicht mehr ganz zuzugeben. Jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Und ich glaube, die einzigen Neuseeländer, die hier noch beliebt sind, die es tatsächlich geschafft haben, sind Flight of the Conchords tatsächlich, weil die überall beliebt sind. Und das war's. Und weil die nicht so tun, als ob sie Erfolg hätten. Und weil sie auch immer brav sagen, dass sie aus Neuseeland sind und überhaupt ihre ganze Serie damit aufgezogen haben, dass die Neuseeländer sind und nicht Australien und so weiter und so fort. Mhm. Und das macht sie dann hier doch nicht sympathisch. Selbst wenn sie jetzt inzwischen einen Großteil der Zeit in Hollywood leben und Brad McKenzie einen Oscar gewonnen hat und so weiter. Aber wie ist das? Also ich kenne das ja von Österreich zum Beispiel. Also das wird da wahrscheinlich niemand zugeben, aber dadurch, dass Österreich das kleinere Land ist im Vergleich zu Deutschland, ist Deutschland in Österreich viel mehr ein Thema als Österreich in Deutschland. Und ist es da auch so mit Australien vielleicht? Oh, absolut. Die Neuseeländer haben, wir haben vorhin drüber geredet, Stefan, also die Neuseeländer sind sich schon bewusst, dass sie am Arsch der Welt sind. Mhm. Und hier hat es einen unglaublichen Minderwertigkeitskomplex gegenüber Australien. Okay. Die Neuseeländer selber werden es nie zugeben. Sie haben eine gewisse Antipathie, es werden Witze gemacht über die Australier und so weiter, aber sie würden niemals zugeben, dass sie einen Minderwertigkeitskomplex haben. Aber wenn du es von außen beobachtest, dann ist es, ihr habt doch echt eine Macke. Ihr müsst mit Australien nicht mithalten. Ihr habt 4 Millionen Leute, Australien hat keine Ahnung, wie viele Millionen Leute und sind 15 Mal so groß wie ihr und da muss man nicht mithalten. Aber es ist. Und dann wird manche Neuseeländer sind sogar der Meinung, damit man mal mit Mallorca ein bisschen mitfühlen kann. Es gibt ja tatsächlich Stimmen, die sagen, ja, Neuseeland sollte einfach so eine Art Republik oder ein Bund, nee, nicht Republik, aber ein Bundesland für Australien werden. Sollte Australien beitreten und so wie Tasmanien oder so. Ja. Die anderen, die um Gottes Willen bloß nicht. Und die Australier sind doch sowieso so und so und so. Aber kennst du so einen Witz? Hey, kannst du einen erzählen? Ganz ehrlich, nee. Schade. Was machst du denn hier? Ja. Keine Zeit, ne? Ja. Die Vorlesung ging kürzer, als ich dachte. Also ich habe sie vorgelesen, ich war einfach schnell. Und dann hast du einfach aufgehört. Und ich gesagt, so, jetzt ist genug, jetzt gehe ich wieder. das ist erste Woche an der Merz-Akademie. Der Manuel Kenz, der hat da studiert. Die erste Woche ist einfach sowas von unorganisiert. Du kriegst dann irgendwie die Lautsprecher nicht zum Laufen, wenn du den Film zeigen willst. Dann kommt der Techniker und sagt so, die laufen nicht, das ist sehr blöd. Und nicht so ein Glück, dass du das auch sagst, weil ich nicht nur zu blöd bin dafür. Und dann findet er dann raus, dass die einfach, dass irgendwo halt einer von denen nicht angeschaltet ist und dass die in Reihe sind und so. Und du hast keine Klassenlisten. Naja, als Vorlesender ein bisschen so, okay. Und dann habe ich ein bisschen mit denen gequatscht und dann habe ich gesagt, dann sehen wir uns dann in 3 Wochen wieder. Aber ich wusste gar nicht, dass wird überhaupt noch Illustration als Fach angeboten? Visuelle Kommunikation heißt das ja heutzutage, ja, also was früher Grafikdesign war. Die wollen wieder mehr Hands-on-Sachen haben. Also ich mache spezifisch Storyboard da und das geht ja auch in Richtung Interface-Design und solche Sachen und die haben ja auch einen eigenen Filmzug jetzt und das heißt, das wird da schon durchaus gebraucht, weil sie festgestellt haben, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Vorplanung braucht. Also die Akademieleitung, denke ich, war schon immer darauf eingestellt, aber für die Studenten ist es teilweise ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, dass man, bevor man einen Film macht, erstmal eine Zeichnung macht oder bevor man eine Webseite macht, erstmal ein Scribble macht. Und ja, ich muss sagen, es gab ja mal Zeiten, da haben Grafiker zeichnen können. Lange Zeit ist vorbei. Aber ich muss sagen, als ich studiert habe, da war es auch so, als dann das Grundstudium vorbei war, also boah, endlich Zeichnen abwählen. Also abwählen. Und ist ja so schwierig. Kein Kommentar. Ja, jedenfalls, das war jetzt Island. Also, aber was ist denn so, du hast ja schon von einem Small Puppy Syndrom, was fällt dir denn noch so auf, so am Leben in Neuseeland, was anders ist oder womit du ein bisschen vielleicht Small irritiert Puppy wurdest? Oder Tall Poppy? ich glaube tatsächlich, es heißt Tall Puppy Syndrom und Small Puppy Syndrom ist irgendwie die andere Erklärung. Aber ja, egal, vollkommen richtig. Also Small Puppy und Tall Puppy, bla. Was ich sagen kann, weil ich habe es vorhin erwähnt, also Neuseeland als Urlaubsziel, großartig. Auf jeden Fall mal machen, wenn man so Landschaften mag und so. Neuseeland als Lebensziel, es hat hier nicht sehr viel, es hat hier nicht sehr viele Jobs. Der Lebensstandard ist bedeutend niedriger, die Gehälter sind sehr viel niedriger. In Australien verdient man im selben Job doppelt so viel und der Lebensstandard ist höher. Jetzt war ich ja leider weg. Hast du schon ganz viel über deine Arbeit erzählt, Manuel? Ich habe ein bisschen was erzählt, ja. Ich kann gerne auch so ein bisschen erzählen. Du bist nicht bei Weta Workshops, ne? Sondern nein, leider nicht. Wir haben darüber ein bisschen geredet, über Weta und so. Aber wo bist du denn jetzt? Also weil du sagtest ja, bei der Spielefirma bist du nicht mehr. Nein, genau, weil ich seit letzter Woche, im Grunde haben wir letzte Woche zugemacht, weil nach dem Erdbeben letztes Jahr mussten wir in eine Lagerhalle ziehen, weil unser Gebäude war unsicher. Wir durften nicht mehr rein. Ich meine, wir waren mitten in der Innenstadt. Wir durften nicht mehr rein. Wir mussten halt irgendwo hinziehen. Dann lief es halt einfach nicht mehr so gut. Die Projekte kamen nicht mehr rein. Ich meine, Christchurch allgemein ist als Wirtschaftsstandort den Bach runtergegangen, weil die Leute sind geflohen, die Büros haben nicht mehr existiert, die Firmen kamen plötzlich in Geldprobleme, weil entweder ihre Dateien waren noch in den alten Büros und sie kamen nicht ran. Man hatte keine Computer, keine Ausrüstung, kein sowieso. Hier wurden teilweise Privathäuser gemietet von Firmen, weil das die einzigen Grundstücke waren, die sie bekommen haben, um reinzugehen. Wow. Und so weiter und so fort. Und wir haben es jetzt noch ein Jahr lang haben wir durchgekämpft und haben weitergemacht und jetzt ging es halt einfach nicht mehr. Und jetzt seit letzter Woche bin ich im Grunde arbeitslos. Das ist noch okay. Ich ruhe mich erstmal aus, weil ich die letzten Wochen sehr hart gearbeitet habe. Und dann komme ich ja demnächst nach Deutschland, worauf ich mich auch freue. Dementsprechend kann ich mir gar keinen Job suchen. Aber gute Ausrede. Ja, auf der anderen Seite denke ich mir, dass so Fluktuationen bei Spielefirmen, es passiert ja leider relativ öfter mal, dass die eingehen und wieder sich neue Leute zusammentun und wieder was Neues machen. Ja, sag mal, ja, absolut. Christchurch ist doch an der Südspitze von der Nordinsel, ne? Nee, an der Nordspitze von der Südinsel. An der Nordspitze von der... Nein, weder noch. Wir sind auf... Ja, genau, meinte ich eigentlich Nordspitze, Südinsel. Sorry, aber wo seid ihr? oberes östliches Drittel der Südinsel. Der Südinsel. Und die Südinsel also ist ja Ostküste. Gegenüber der Nordinsel auch eher so das Hinterland, ne? Also die Nordinsel ist so wirtschaftlich interessanter auch, ne? Oder? Ja, auf der Nordinsel im Norden hast du Auckland, 1 Million Leute, was ja schon ein Viertel der Bevölkerung ist hier. Das ist der Wirtschaftsstandort, da geht alles. Dann hast du Wellington, was der Südzipfel der Nordinsel ist. Das ist die Hauptstadt, da geht auch nochmal ein bisschen viel. Da sitzen Weta und so weiter. Oder Wellywood, wie sie es nennen, weil da die ganze Filmindustrie ist. Seit Herr der Ringe, ne? Aber nee, eigentlich vorher schon. Nee. Eigentlich, ja, seit Braindead und Gods and Monsters und Sachen. Ja. Aber im Grunde seit Herr der Ringe, ja. Mir ist es zum ersten Mal aufgefallen bei Xena, dass die alles in Neuseeland gedreht haben. Xena Warrior Princess, wir erinnern uns alle mit feuchten Augen daran. Ja, hatten wir auch gerade schon. Herkules und Xena wurden beide hier gemacht, ja. Ja, Herkules war nicht so gut. War zuerst. Aber Xena habe ich auch gerne geschaut. Aber nicht so gut wie Lucy Lawless. Genau. Ja, ja. Und das heißt aber, für euch hat es keinen Sinn gemacht, die Stadt zu wechseln? Hätten wir können, wollten wir nicht. Hätte keinen großen Unterschied gemacht wahrscheinlich. Okay. Ja. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, was du abends machst, wenn du Freizeit hast irgendwie. Also Häuser abbrennen wirst du wohl nicht. Trinken! Ja, also... Ja. Ich bin ja nicht bekannt als großer Trinker. Ich bin zu meiner eigenen Schande. Ich habe hier angefangen, bedeutend mehr zu trinken, als ich es früher getan habe, was noch lange nicht viel ist. Zwei Bier die Woche? Jesus Christ, Church! Ich trinke ja immer noch kein Bier. Ich werde hier genauso schräg angeguckt wie in Deutschland. In Neuseeland gibt es hervorragende Weine. Nun hör aber mal auf, ja? Ja, genau, Weine gibt es in Stuttgart auch. Aber im Endeffekt. Nee, es gibt auch hervorragende neuseeländische Weine in Stuttgart. Ja. Aber Grillkultur ist da ja auch groß. Also ja, der Barbie, der hier angeschmissen wird, grundsätzlich. Und was wir hier haben, ist Fisch. So ein bisschen dieses Spieße-Ding. Also hier haben sehr, sehr viele Leute ein Gemüse. Spieße-Ding ist geil. Ja, weil es wird irgendwie spießig angesehen, weil du hast halt dein Häuschen mit deinem Gärtchen und das Zeug. Aber wir haben halt den Gemüsegarten hier und den Zitronenbaum vom Haus und so weiter. Und das ist eine echt coole Sache, wenn man sich so... Ja, ist halt geil, wenn es auch wächst. Ja. Ja, und was habt ihr in eurem Gemüsegarten? Dieses Jahr waren es, glaube ich, also Tomaten auf jeden Fall, immer Tomaten, Rotbeete, Bok Choy, was so eine Art Kohl ist, Zwiebeln, Knoblauch, ganz wichtig, grüne Bohnen, dann natürlich den Kräutergarten. Es geht auf Mittag, ich krieg Hunger. Das heißt, in deiner Freizeit gärtnerst du? Eher meine Freundin, ich helfe ab und zu, aber... Was ist denn das neuseeländische Nationalgericht? Gibt's es? Lamm. Ja, mit ein bisschen Schurwolle obendrauf. Sind Vegetarier, die essen Lamm. Ich habe noch nicht wirklich das typische neuseeländische Gericht gefunden. Aber was isst man denn so? Wie ist die Küche, wenn man essen geht? Ist asiatisch dann, Fußball. Oder? Nee, die ist Englisch. Also die neuseeländische Küche verdient keine Preise. Oh. Das ist, du hast hier unglaublich leckeres Essen, wobei gesagt werden muss, dass das beste Lammfleisch wird nach Deutschland exportiert hier. Ah ja, natürlich. Das heißt, ihr dürft nicht mal selber essen. Nein. Das ist grausam. Aus Deutschland. Da, der nächste Container mit dem geilen Lammfleisch. Genau. Nee, gemein. Also, Das Fleisch ist ja allgemein sehr gut. Man kann sehr gut essen, aber zum Beispiel, ich vermisse eine Pizza. Ich habe, seit ich hier bin, habe ich keine anständige Pizza gegessen, weil die Pizzen hier hat es eine sogenannte Meat Lovers Pizza. Oh, diese Pizza besteht aus Pizzaboden und dann Würste, Pepperoni, Hühnerfleisch, Rindfleisch etc. drauf. Ja. Und das ist dann Epic Pizza Time. Ich krieg Sodbrennen, wenn ich das Ding nur angucke. Fleisch mit etwas Teig dran. Fleischfladen. Das ist in Deutschland bricht das aber auch so durch, so komische Pizzen. Pizza mit Spaghetti Bolognese obendrauf? Ja, kommt mir auf. Das ist die Kifferkultur, glaube ich. Pizza ja, das, nein, das sind die ganzen, ja, nichts also, gegen sie, aber das sind die ganzen Türken, die Pizza backen. Da gibt es dann Döner-Calzone und so Kram. Also die bleiben ziemlich genau bei dem, was sie können. Das Problem ist, dass irgendwann mal so amerikanische Pizza bei uns reinkam mit Käse im Rand. Ich würde auch jetzt eher die Amerikaner. Je nachdem, wo man wohnt halt, hat man so andere. Und im Zweifel klappt der Oetker und Wagner. Genau. Wobei ich sagen muss, du hast recht, das sind die Amis und ich bin, also das ist das Einzige, wo ich wirklich bereue, dass ich Vegetarier bin, ist sonntags verkatert und dann die Conchita-Pizza, die aus Hackfleisch, Barbecue-Soße und Bacon besteht. Und da habe ich dann eigentlich schon Bock drauf. Da, also ja, ist doch prima, ist doch kein Fleisch dabei, kannst du essen. Ja, apropos Bacon, da kann ich tatsächlich da kann ich was empfehlen, was ich hier zum ersten Mal gegessen habe. Was man hier so bekommt zum Frühstück, zum Brunch, ist Bacon und dazu gebratene Banane und Sirup. Mhm. Also einfach ganz mal Zuckersirup. Ja. Okay. Könnte sich furchtbar an. Aber also ist es in Neuseeland, also ich weiß oder ich glaube zu wissen, dass man australisches Frühstück, da wird halt auch gleich mal gegrillt. Also so 10 wird da irgendwie Fettfleisch gegessen und so. Ja, kann hier mal gemacht werden. Also was es hier hat, die Neuseeländer sind sehr stolz auf ihre Kaffeekultur. Ich weiß noch nicht warum. Es ist, hier wird sehr, sehr viel Kaffee getrunken und sie haben eine Kaffeeart, also eine Art Kaffee anzurichten, der Flat White, wie er genannt wird. Ist mit sehr viel, ja, mit Milchschaum und so richtig schön cremig und so. Der ist richtig lecker, aber es ist halt... Ist ein Milchkaffee oder was? Der Kaffee, der hierher kommt, ist jetzt nicht von dieser Welt. Es ist nicht großartig. Vor allem, wenn man halt mal so richtig schön in Frankreich, in Paris oder in Italien irgendeinen Kaffee getrunken hat, so richtig schön. Ja, also es wäre ungefähr so, als ob wir Deutschen stolz auf unsere Känguru-Gerichte sind, oder? Na, da kann man einen leckeren Sauerbraten draus machen. Oh, Mensch, Sauerbraten. Jetzt hast du mal! Sauerbraten. Wie ist es mit Brot? Ah, das deutsche Problem. Hast du mal in England Brot gegessen? Ja, Brot. Ja, aber die importieren, also inzwischen kriegst du ja, also in London zumindest kannst du eine Bäckerei finden, die zumindest gutes italienisches Brot hat, also sag ich mal so. Du kriegst aber mittlerweile bei Sainsbury's auch für teuer Geld sogar sowas ähnliches wie deutsches Brot. Also da ist auch die haben sich so ein bisschen geöffnet, aber das, was normalerweise unter Brot in England läuft, ist halt irgendwie... kannst du immer so auf Tennisballgröße verkleinern einen Leib. Wobei das Brot hier auch schon mal besser war. Aber ich fand, ich weiß nicht, wie gesagt, ich war ja nur in Australien, da fand ich aber gerade, also an der Westküste zudem noch, in Perth und so, aber auch, nee, ich war auch kurz in Sydney und da fand ich auch, also die Küche war eigentlich super. Also es gab einen sehr großen italienischen Einfluss durch italienische Einwanderer und andererseits auch einen großen asiatischen Einfluss durch die Nähe zu Asien eben. Und ich fand, was dabei rausgekommen ist, fand ich super. Also in Fremantle kannst du in jedes Café und jedes Food Hall und Restaurant, du denkst nur rein, das ist eigentlich alles super, ja. Ja, hier ist es halt so, dass... In Neuseeland nicht so. Hier ist es eher so, dass... also zum einen zum Brot... Das Brot, das es hier gibt, ist furchtbar, ist genau dieses Weißbrot. Es gibt hier immer wieder irgendwelche dänischen oder deutsche Bäckereien, da bekommst du dann ein anständiges Brot, aber du zahlst entsprechend für. Essen, Restaurants, hier gehst du halt in ein Restaurant und es ist ein spanisches Restaurant zum Beispiel für mich und dann gehe ich da hin und dann vermischen die Gerichte, so wie sie gerade Lust haben. Es ist so wie Hitler's Pizza. Es ist die Fusion Cuisine. Ja, Fusion, genau, und das kann ich auf den Tod nicht leiden. Fusion my ass. Ich bin ein Purist. Ich will nicht sagen, dass man schlecht ist, weil es gibt hier wirklich, also gerade das Fleisch und so weiter, die Qualität ist unglaublich gut, aber dieses Verständnis für Küchen ist einfach... Okay, das heißt, ihr habt das umgekehrte Problem, weil hier ist es ja oft so, es wird gut gekocht, aber die Zutaten sind leider lausig. Und ihr habt irre gute Zutaten und macht aber nicht so doll viel raus. Genau, also das Beste, was man hier tatsächlich machen kann, ist einfach selber kochen. Okay. Wenn man selber sowieso gerne kocht und vielleicht auch gut kocht, hoffentlich, oder jemanden kennt, der gut kocht, dann kriegst du hier wenigstens die Ware dazu, die es auch nochmal richtig schmackhaft macht. Und das ist dann okay. Und so mussten wir es mit, ich musste halt lernen, wie man Spätzle macht, weil ich habe halt mein Spätzle-Craving gehabt. Also als meine Familie nach Portugal ausgewandert ist, hat meine Mama auch nochmal beim Kochen nochmal eine Schippe draufgelegt. Ähnlich wie du jetzt in Neuseeland. Brot gebacken und etc. Also quasi aus Notwehr kochen lernen. Ja, wirklich. Wir haben auch einen deutschen Metzger hier, der halt Fleischkäse macht. Um Gottes Willen. Ich habe ein paar Fleischkäse. Fleischkäse! Das sind so Sachen, die lernt man erst im Ausland schätzen. Ich weiß, dass ich jetzt mein Praktikum in Seattle gemacht habe, wo es auch eine deutsche Bäckerei gab, zu der ich nicht hingegangen bin, weil mein Gehalt nicht ausreichte im Monat, um dort ein Brötlein zu kaufen. Gab es irgendwann bei Safeways deutsche Wochen. Das bestand darin, dass da nachgemachte Leberwurst und sowas verkauft worden ist, die du nicht nehmen konntest. Aber die hatten tatsächlich so einen Stapel Landjäger und der war offensichtlich importiert. Und ich bin eigentlich nicht so der Landjäger-Typ gewesen zu dem Zeitpunkt, aber ich sehe den und denke so, und kauf mir zwei Paar für, ich glaube, ich habe $8 angelegt für die zwei Paar oder sowas. Und dann habe ich die mitgenommen und Leuten gezeigt, hier, guck mal, willst du mal probieren? Und die waren so, nee. Wieso nicht? Die schmeckt super. Und die zeigen dann so, ich kann das Fett sehen. Das Ding hat weniger Fett als die Wurst, die du dir gerade auf dein Brot gelegt hast. Und mir guckt so drauf und meint so, ja, aber da kann ich es nicht sehen. Das erklärt so viel. Das erinnert mich, als meine Mutter bei einer portugiesischen Familie an Weihnachten eingeladen war und Semmelknödel gemacht hatte. Und bringt so die Schüssel mit und alle nur so, was ist denn das? Und meine Mutter, alte Brötchen, die so, Ja, das war aber auch schlecht verkauft, also hör mal. Da fällt mir gerade ein, ich habe noch nie so schlecht Spanisch gegessen wie an der Costa Brava. Das sind ja auch nur Engländer. Bitte? Das geht auch an die Costa Brava, da gehen uns das war halt irgendwann mal, scheiße, schon wieder Frühjahrsferien, was machen wir? Kommen wir die Woche für dich mit den Kindern nach Spanien. Genau. Und wir sind ja irgendwie so mit spanischen Restaurants ganz gut versorgt in Hamburg und haben da entwickeln sich gewisse Ansprüche. Man weiß schon, wie der Kram, wie die Calamares a la Plancha so ungefähr schmecken müssen und aber da kriegst du nur irgendwie Hackfleisch und Würstchen und Fritten beim Spanier. Also das ist klar. Ja? Ja, als ich nach Kreta gegangen bin, gab es zum Frühstück Bacon. Da. Ja, okay. Klassisches griechisches Gericht. Moment, stopp. In Kreta, ich war auch mal auf Kreta und da muss ich sagen, so gut wie ich da gegessen habe, habe ich noch nie in einem griechischen Restaurant in Deutschland gegessen. Also ich fand das alles super. Nicht überall. Sicherlich gab es da auch die Frittenbuden und so, aber im Großen und Ganzen fand ich das Essen super auf Kreta. Und wie da gesagt, hast du dann aber auch wahrscheinlich eins getroffen, wo auch die Griechen essen gehen oder die Kreter in dem Fall. Vermutlich, ja. Also weil ich weiß, wir waren bei Matala, das ist eine ziemliche Touri-Gegend, also und wir haben natürlich verschiedene Restaurants ausprobiert, aber es war nie richtig scheiße. Es war schlimmstenfalls irgendwie so guter Imbiss und oft war es wirklich überraschend gut und wie gesagt, also nie, ich habe nie gedacht, ja, das schmeckt ja wie beim Griechen, weil so hat es nie geschmeckt. Vielleicht sagt das einfach nur mehr über eure griechischen Lokale in Hamburg aus. Ja, ich gehe ja auch nicht so oft zum Griechen, muss ich sagen, weil ihr habt relativ gute Portugiesen in Hamburg, fand ich. Ja, viele. Ja, aber wenn man portugiesisches Essen isst, zwei, drei gute dabei. Ja. Das stimmt, die spanische Küche hat den Vorteil der portugiesischen gegenüber, dass sie den arabischen Einfluss hat. Ja, also ich würde lieber spanisch essen gehen. Ja. Wobei also man ja schon... Den besten Grillfisch meines Lebens habe ich echt in Portugal gegessen. Das ist wohl wahr, aber das ist auch... Also wenn du Fisch magst... Ja, aber Dorado, Sardine ist geil. Der war aber wahrscheinlich am besten, Portugal. Weil du ihn in Portugal gegessen hast. Und nicht das geht, also ich bin nicht der Fischesser und hab's dann ein bisschen wiederholt. Hatte natürlich nicht dieses Feeling, weil die Sonne und die ganze Atmosphäre drumherum gefehlt hat, aber der Fisch hat mir auch sehr gut geschmeckt. Also. Aber das ist ja auch verdammt wichtig, die Atmosphäre. Manche Gerichte. Ja. Also mein letzter wirklich guter Grillfisch war auf dem Mauerpark-Flohmarkt in Berlin. So, weißt du, ja, kommen die ganz dunklen Geheimnisse raus. Das heißt, dass du entweder keine Ahnung von Grillfisch hast oder der Mauerpark ein verstecktes Juwel ist. Genau. Was Essen angeht, hallo. Ja. Also, wobei ich den Mauerpark kenne, der hat sich ganz schön verändert scheinbar. Wir kommen hier aber vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ich weiß naja, es geht wieder ums Essen. Das ist immer was. Es geht auch wir müssen aufhören, mittags zu podcasten. Ja, okay, ausmachen. Wer will eigentlich ins Bett? Also ich habe jetzt gerade gesehen, dass Christchurch ja, ich habe mich hier nebenher etwas informiert, rasend bevölkert ist es ja nicht, ne? Kennt ihr euch alle gegenseitig? Man läuft sich sonst ständig über den Weg. Ja, also ich sehe da, dass hier in Christchurch sind in der Innenstadt 840 Bewohner pro Quadratkilometer im Durchschnitt, in Stuttgart 2900. Also stelle ich mir vor, dass das ein bisschen relaxter ist. Das hängt auch damit zusammen, habe ich vorhin erwähnt, dass die Häuser sind halt hier einstöckig. Hier hast du halt sehr wenige mehrstöckige Gebäude. Also in Stuttgart in der Innenstadt, wenn du nach Heslach gehst oder so, da hast du ja die Gebäude, wo teilweise 8 Parteien drin wohnen oder so. Hier hast du halt ein Häuschen pro Familie. Aber alle schön nebeneinander. Christchurch ist unglaublich flach. Es ist wirklich eine Ebene. Du kriegst gar kein Gefühl dafür, wie groß es ist, weil du kannst nur drei Häuser mal sehen. Mhm. So wie Los Angeles. Aber ich hab ja auch mal auf einer Insel gewohnt und ich weiß, also da wird doch einiges ziemlich teuer sein, oder? Weil das alles dahin geschippert werden muss und sonst irgendwas. Vor allem, es hat hier unglaublich strenge Importregeln und so weiter. Also zum Beispiel, wenn ich mir von meiner Familie jetzt einfach mal Käse oder Schinken oder sowas schicken lassen möchte, das geht gar nicht. Mit der Polizei. Das wird abgefangen von der MAF. Vom Flughafen Biegel. Von der MAF, ja, heißt weiß gar nicht. Die heißen MAF, das ist so die Zollsicherheitssäcke. Smell my MAF. Geht's da um fremde Lebensformen oder warum? Oder geht's da um Handelsrestriktionen? Unter anderem, es geht auch um, zum Beispiel, wenn man nach Neuseeland zieht, darf man nichts mitnehmen, was unbehandeltes Holz irgendwie hat. Weil natürlich. Da irgendwelche Würmer oder Bohrwürmer oder was weiß ich, was du zeugst. Ja, ich weiß, als wir nach Australien geflogen sind, ist auch irgendwie, erstens werden die Schuhsohlen irgendwie nach Erde untersucht, ob da irgendwelche Pflanzensamen drin hängen. Geil. Und außerdem gehen sie, bevor du aussteigen darfst, einmal mit dem Insektizidsprüher durch die Manche sterben auch direkt dann am Gate. Okay. Das war in den frühen 90ern, das mag anders sein mittlerweile, aber wir sind noch in Genuss dessen gekommen, ja. Ja, es ist so in etwa. Und dementsprechend, wenn man hier eben was Gutes kaufen möchte aus dem Ausland, dann zahlst du entsprechend für. Mhm. Krass. Ja, übrigens, und es ist halt schon. Gibt's ja auch nicht. Käse. Ja, haben die Engländer den Cheddar da nicht eingeführt? Das erklärt, warum es nur Fleisch auf der Pizza gibt. Der Käse hat die Schiffsreise nicht überlebt. Ich zahle hier, wenn. Ihr habt euch ja erst vor kurzem bei irgendeinem der Podcasts über Lidl und Aldi und so weiter unterhalten. Und ich denke dran, ich bin beim Lidl eingelaufen und ich kaufe so ein Mozzarella-Bollen für was? 50 Cent. Hier zahle ich 9 Dollar für. Weil okay. Mozzarella. Nicht mal Schafskäse? Exotisch. Ja, vor allem dieser Bollen, der schmeckt nach gar nichts. Es gibt einfach keine Käsekultur. Also es gibt hier den Cheddar und das ist es dann auch. Cheddar ist aber nicht schlecht. Cheddar ist eine gute Grund. Es kommt drauf an, welcher, aber ein reifer Cheddar ist eine hervorragende Angelegenheit. Da lasse ich jeden Gau dafür liegen. Es gibt den Cheddar und es gibt den Colby, was für eine Art Cheddar. Richtig schön Blauschimmelkäse oder Mozzarella oder keine Ahnung was. Ja, und drauf Schafskäse zu machen, kommt ja auch nicht. Nee, die kommen nicht auf die Idee. Der geht nach Deutschland. Einer der größten Exporte, ich glaube nach Schafen oder Lamm und so, ist der größte Export hier tatsächlich Milch, die Milchwirtschaft. Mm. Dairy Products und so weiter. Das wird halt alles exportiert, das wird an China verkauft, noch und nöcher. Aber die können einiges. Auf die Idee, auch was zu machen. Krass. So, machen wir jetzt Mittagspause, wo wir die ganze Zeit schon wieder vom Essen reden. Ich wollte kurz noch sagen, damit die Zuschauer, die Zuseher, die Zuhörer vielleicht auch noch was von Neuseeland sehen können, was ich bis dahin noch nicht gesehen hatte, einen Film gesehen, zufällig auf Arte, der hieß bei uns Lieber auf Neuseeländisch. Und wenn ich den Titel gewusst hätte, hätte ich nie eingeschaltet. Der Originaltitel heißt Eagle vs. Shark. Ja! Ja. Adler gegen Haifisch. Ich hatte das Ding noch nie gesehen. Es ist eine romantische, ich würde fast nicht sagen Komödie, es ist fast eine Tragödie, aber es ist sehr lustig anzugucken. Und ist von einem Regisseur gemacht, der ein paar Teile von Flight of the Conchords gedreht hat. Und ansonsten Nebendarsteller ist, und die Hauptdarstellerin, die mitgeschrieben hat, ist natürlich auch bei Xena Warrior Princess mit dabei gewesen, mal zwei Folgen lang und so. Aber der hat mir sehr viel Spaß gemacht, der lohnt sich zu gucken. Eagle war doch Jermaine von Flight of the Conchords, wenn ich mich richtig erinnere. Exakt, genau. Ja, genau. Ja. Jermaine Clement. Und auf Neuseeländisch, ich glaube, ich bin. Ja, ganz, ganz schlimm. Aber es ist so, also Frau lernt Videospieler kennen und dann trifft sie seine Familie. Es ist teilweise zum Heulen, aber richtig schön. Klingt wie so ein Beruf, lernt Videospieler kennen. So wie Fußballspieler oder Basketball. Genau. Na gut, dann ja, jetzt. Da haben wir einiges erfahren, glaube ich. Ich schmeiß mal kurz, Moment, das Outro an, dann können wir uns stilvoll verabschieden. Genau. Hast du diesmal so die Sandmännchen-Musik, damit Manuel ins Bett kommt? Okay, ich bedanke mich bei euch allen und bei allen, die zugehört oder zugeschaut haben. Sandmann. Ja, komm, ey. Stefan, wir zeigen, wie alt wir sind und singen die West-Sandmännchen. Oh und Gott. Ein Böckchen angeflogen. Ja, ja. Oh Gott, das waren noch Zeiten, als das nicht so ein verhärmter Sparen war. Tschüss. Tschüss.